Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 502, an Goethe, Jena, den 5. September 1798. Weil mein Schnupfen noch heftig ist, so will ich meine Wanderung lieber noch einen Tag oder zwei verschieben. Auch kann ich morgen noch eine Korrektur abtun und das Gedicht, das ich unter Händen habe, vielleicht schließen, obgleich der Schnupfen eine schlechte Stimmung gibt. Können Sie noch etwas in den Almanach stiften, so tun Sie es ja, denn es wird hart halten, den nötigen Tribut zu liefern, obgleich der göttliche Mattheson heute abermals ein Gedicht nachgesendet hat, denn unsere Dichterinnen haben mich stecken lassen. Die Stanzen, die sie auf der Herzogin Geburtstag gemacht, wünschte ich zu haben. Das Blatt, das sie mir gesendet, muss unter meinen Papieren in der Stadt liegen. Hier kann ich's nicht finden. Vielleicht finden Sie es in Weimar. Ein klein Liedchen lege ich hier bei. Gefällt es Ihnen, so können wir's auch drucken lassen. Ich finde unter meinen Papieren allerlei angefangen, aber die Stimmung lässt sich nicht kommandieren, um es zu endigen. Leben Sie recht wohl. Ich wünsche zu hören, dass Sie mit der gestrigen Sendung zufrieden sein mögen. SCH